der Traum vom Glück und die Gier nach dem Geld. Manche haben's, manche haben's nicht. Wir haben's nicht. Warum gehen wir nicht einfach rein und holen uns was? Hä? Ist doch gar nicht so schwer. Du gehst rein, machst diesen und dann auf Wiedersehen, Willi. Zu voll von Milch der Menschlichkeit, das Einfachste zu tun. Du wärst gern groß. Du hast den Drang danach. Doch fehlt Gemeinheit, die dazu gehört. Was du auch willst, du willst es edel, lehnst Falschspiel ab. Lady Macbeth, erster Akt, fünfte Szene von William Shakespeare. Mit diesen Worten wirft die machtgierige Lady Macbeth ihrem Gatten vor, nicht bösartig genug zu sein. Allerdings ist ein Königsmord keine Kleinigkeit, zumal es um einen Herrscher geht, der gerecht handelt und seinem Feldherrn Macbeth soeben zwei ranghohe Adelstitel verliehen hat. Doch es gibt immer welche, die den Hals nicht voll genug kriegen können. Bei Shakespeare im Theater genauso wie heute in der Welt der Reichen. Und der Superreichen. Die nämlich haben während der zwei Pandemiejahre ihr Milliardenvermögen zum Teil verdoppelt. Gleichzeitig sind große Teile der Mittel- und Unterschicht noch tiefer ins soziale Aus abgerutscht. Gleichzeitig liefert die Pandemie den Herrschenden und ihren staatlichen Machtapparaten noch weitere Mittel, die Bevölkerung zu kontrollieren, zu reglementieren, zu überwachen und auszuspionieren. Unter dem Vorwand, Seuchen von uns fernzuhalten, marschiert die Totalüberwachung stramm voran. In dieser schönen neuen Dystopiewelt müssen wir alle Widerstand leisten. Mit intelligenter Analyse und wahren Fakten, mit Kreativität und kompromissloser Menschenfreundlichkeit und mit einem Plan von einer besseren Welt im Kopf und im Herzen. Willkommen im Niemandsland. Es ist Mitte Januar 2022, genauer gesagt der 17. Ein Montag mit Sonne und kaltkühlen winterlichen Temperaturen hier in der gräflichen Hauptstadt einer unsichtbaren Republik. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskatz. Niemandsland auf 91.4 Radio Contrabanda in Barcelona. Vielleicht Mitternacht und immer noch nicht dunkel. Dämmerungslicht von irgendwoher. Wohin des Wegs? Wohin des Wegs, frag ich ihn. Die Angaben, sagt er, sind ohne Gewehr.

Niemandslandgeschichte. Castas letztes Gefecht. Die Schlacht am Little Big Horn als kultureller Triumph der besiegten Ureinwohner Amerikas. Von Elmar Wiegand. Selten erleben Militärs der Kolonialmächte so eine deutliche Niederlage, wie sie Lieutenant Colonel George A. Custer am 25. Juni 1876 am Fluss Little Big Horn im US-Bundesstaat Montana erlitt. Der Mythos einer angeblichen Übermacht der Indianer, der von der Kulturindustrie aus dieser Schlappe gestrickt wurde und die Realität der Indianerpolitik verdeckte, Demütigung, Diskriminierung, Vertragsbruch, Genozid, hält sich hartnäckig. In Wahrheit konnte sich nur an diesem einen Tag die indianische Kriegsführung durchsetzen, die auf Ortskenntnissen, kluger Strategie und dem Mut der Verzweiflung beruhte. Die französische Fremdenlegion pflegt einen ähnlichen Mythos. Camerone. Bei der Belagerung von Puebla in Veracruz sollen am 30. April 1863 bei dem Ort Camarón de Tejada 62 Legionäre so tapfer gegen eine Übermacht von 2000 mexikanischen Soldaten die Stellung gehalten haben, ohne Nahrung, bei extremer Hitze, am Ende ohne Munition und nur noch mit Bajonetten bewaffnet, dass ihnen selbst die Gegner Respekt zollten und sie verschonten. Vom Widerstand der Kolonisierten ist hingegen wenig überliefert. Wer hat zum Beispiel je von Abd al-Karim gehört, dem legendären Anführer der Rifkabülen, der in Anwal im Norden Marokkos am 22. Juli 1921 die spanischen Kolonialtruppen vernichtend schlug? Diese rächten sich mit deutschen Senfgasbomben, die sie aus Doppeldeckerflugzeugen abwarfen. Mao Zedong und Che Guevara lernten von Abd al-Karims Strategie, sein wichtigstes Prinzip, Umzingelung vermeiden und durchbrechen. Doch ein gebührender Platz in der Historiographie bleibt dem Löwen des Atlas bis heute verwehrt. Geschichte wird von Siegern geschrieben. Daher hatten die nordamerikanischen Ureinwohner nach mehr als 300 Jahren zähem und erstaunlich erfolgreichem Widerstand fast keine Chance, die ihre der Welt aus eigener Sicht zu erzählen. Ihr Untergang war nach dem US-amerikanischen Bürgerkrieg 1861 bis 1865 besiegelt, als die Eisenbahn durch die Prärie getrieben wurde und man von den Zügen aus die Büffel gezielt ausrottete und damit die Lebensgrundlage der Indigenen als Nomaden vernichtete. So blieb die Deutungshoheit der Schlacht am Little Big Horn bei den weißen Siedlerkolonialisten. Ja, da hey! Erase all thoughts from your mind and let me take you back in time to the land of my people and the universe of life. For nothing is more powerful than earth and sky. From this moment on, close your eyes and relax. Let your body float away on the ocean's tide and your mind travel through uncharted waters. Die Häuptlinge der siegreichen Stämmekoalition aus Lakota und Dakota Sioux, Cheyenne und Arapaho allerdings wurden zu Stars, nicht zuletzt, weil Buffalo Bill sie in seiner 1883 gegründeten Wild West Show vermarktet hatte. Und ihr kurzer Triumph wurde durch die bildende Kunst für die Nachwelt festgehalten. Das Schlachtengemälde Custer's Last Stand von Edgar S. Paxson aus dem Jahr 1899, das im Buffalo Bill Center of the West in Cody im Bundesstaat Wyoming hängt, ist durchaus vielschichtig. Es verklärt das Ende des überlebens großgemalten George A. Custer zum Heldentod. Allerdings muss man dem Maler zugutehalten. Die Indianer werden weder als wilde noch vollständig Stereotyp dargestellt, auch wenn ihre Kleidung eher an Karnevalskostüme und das damals schon kulturindustriell geprägte Indianerklischee unter Großstädtern im Osten erinnert. Als Vorarbeit betrieb Paxens intensive Studien und führte Interviews mit Überlebenden aus beiden Lagern, darunter auch mit dem Kriegshäuptling Gall von den Hungpapa, einem Zweig der Lakota. Das Gemälde konnte schließlich auf einer internationalen Wanderausstellung gegen einen Obolus von 25 Cent bestaunt werden. Dazu konnte man ein Heft erwerben, das die dargestellten Akteure porträtierte und ihre Bedeutung erklärte. Das Publikum, insbesondere in Deutschland, war fasziniert von den Indianern, ihrem Mut und ihrem freien und naturverbundenen Leben. Paxen hat Häuptling Gall auf einer Hügelkuppe, auf einem Schimmel reitend und sein Gewehr in Siegespose gen Himmel reckend gemalt. Neben ihm schwingt Rain in the Face seinen Tomahawk. Von ganz rechts unten stürmt Crow King ins Bild, über ihm Crazy Horse, ganz links oben Spotted Eagle und Two Moon. Rechts neben der blauen Fahne des 7. US-Kavallerieregiments sehen wir Häuptling Hump auf einem Palomino, wie er mit einer Pistole auf Soldaten schießt. Kicking Bear wiederum, ein Medizinmann und Häuptling der Oglala Lakota Sioux, der ebenfalls an der Schlacht teilgenommen hatte, malte 1898 ein beeindruckendes Bild, das einen völlig anderen Blick auf die Vorgänge am Little Bighorn bietet. Im Zentrum seines Gemäldes stehen die Häuptlinge Sitting Bull, Rain in the Face, Crazy Horse und er selbst. Eine orangerote Figur, die rechts zu ihren Füßen liegt, ist der tote George A. Custer. Die Kleidung der Häuptlinge ist detailliert abgebildet. Der Künstler war um Genauigkeit bemüht. Sein Werk wirkt fast wie eine Tatortskizze. Sitting Bull wurde zur Legende. Er war nicht mit in die Schlacht gezogen, hatte sie aber mitgeplant und als Schamane spirituell vorbereitet, indem er einen Sonnentanz anleitete, der den Kampfeswillen der Krieger stärkte. Korrekterweise ist er auf Paxens Gemälde nicht abgebildet. Er konnte sich nach der Schlacht mit rund 3000 Getreuen nach Kanada absetzen, kehrte aber wieder zurück, ergab sich und musste fortan in der Standing Rock Reservation in North und South Dakota leben. Am 15. Dezember 1890 wurde er von der indianischen Reservatspolizei ermordet, nachdem er mit Häuptling Spotted Elk mit Geistertänzen, an denen Tausende ihrer Stammesbrüder teilnahmen, das Ende des Weißen Mannes und die Rückkehr der Büffel beschworen hatte. Die Regierung fürchtete einen Aufstand und so massakrierte die 7. US-Kavallerie am 29. Dezember 1890 in der Nähe von Wounded Knee auch die Gruppe um Spotted Elk. Die Soldaten schossen wahllos auf wehrlose Männer, Frauen und Kinder. Nach Stunden wurden sogar noch Verwundete getötet, ebenso die Pferde der Indianer. ...1926 sollte ein Enkel von Sitting Bull zum 50. Jahrestag der Schlacht am Little Bighorn sprechen. Er legte ein Bündel Geldscheine, das man ihm überreicht hatte, auf das Rednerpult und sagte: Ich kann den weißen Männern, die von mir für Dollars versöhnliche Worte zu hören wünschen, solche Worte nicht sagen. Damit würde ich das Andenken meines Großvaters schänden. Ich gebe das Geld zurück. Es liegt hier. Wer es haben will, kann es sich nehmen. In den 1960er Jahren änderte sich durch den wachsenden Einfluss der Neuen Linken, der schwarzen Bürgerrechtsbewegung und der Proteste gegen den Vietnamkrieg die Perspektive auf die Schlacht am Little Bighorn deutlich zugunsten ihrer Sieger. Johnny Cash veröffentlichte 1964 das Album Bitter Tears mit Balladen der American Indians. In seinem Song Custer verspottete er den Nationalhelden geradezu bösartig. Oh, his yellow hair had luster. But the general, he don't ride well anymore, for now the general silent, he got barbered violent. Oh, sein Haar glänzt im Sonnenstrahl, doch der General hält sich recht schlecht im Sattel. Der General wirkt irritiert, er wurde brutal rasiert. Ich verlas den Artikel Custers letztes Gefecht, die Schlacht am Little Bighorn als kultureller Triumph der besiegten Ureinwohner Amerikas von Elmar Wiegand, erschienen in der Ausgabe Melodie und Rhythmus vom ersten Quartal 2022. Earthmaker created the stars. He took the water in his mouth and spurted it up into the sky. But the first night his stars did not give enough light. So he took a quartz crystal, smashed it, and threw the tiny pieces up into the sky to mix with the water in the stars. Then there was enough light. Now I will tell you, Buster, that I ain't a fan of Custer's, and the general, he don't ride well anymore. To some he was a hero, but to me his score was zero, and the general, he don't ride well anymore. Now Custer done his fighting without too much excitement, and the general, he don't ride well anymore. General Custer come in pumping when the men were out a hunting, but the general, he don't ride well anymore. With victories he was swimming, he killed children, dogs, and women, but the general, he don't ride well anymore. Crazy Horse sent out to call the Sitting Bull and Gull, and the general, he don't ride well anymore. Now Custer split his men, well, he won't do that again, 'cause the general, he don't ride well anymore. 12,000 warriors waited, they were unanticipated, and the general, he don't ride well anymore. It's not called an Indian victory, but a bloody massacre, and the general, he don't ride well anymore. There might have been more enthusin' if us Indians had been losing, but the general, he don't ride well anymore. General George A. Custer, oh, his yeller hair had luster, but the general, he don't ride well anymore. For now the general's silent, he got barbered violent, and the general, he don't ride well anymore. Oh, the general, he don't ride well anymore. Contrabanda FM 91.4, your local radio station in Barcelona. News and music you've never heard before. Join us. Listen to us. Podcast on the internet. www.contrabanda.org. Freedom on the airwaves. Listen to us. Listen to us. zusammen. Dein Atem kalt, das Herz in Flammen. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 225. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1923. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, la libertad es histórica. Es la España. Los bravos hombres del pueblo. Die Republik im Krieg, dritter Teil. Wir hatten in der vorherigen Folge geschildert, wie die Kommunistische Internationale das Aufstellen der internationalen Brigaden vorgenommen hatte, dies besonders unter Führung der Kommunistischen Partei Frankreichs. Als die Sowjetunion im September 1936 beschloss, der Spanischen Republik militärisch Beistand zu leisten, veranlasste dies die Komintern, die Rekrutierung der Freiwilligen vorzunehmen. Fortan bildeten die internationalen Brigaden einen Faktor in der von Stalin verfolgten Politik der Schadensbegrenzung. Die Komintern stellte die unverzichtbaren organisatorischen Strukturen bereit, die es erst gestatteten, die militärische Expertise der internationalen Linken systematisch nach Spanien zu lenken, um die drohende Niederlage der Republik im Herbst 1936 abzuwenden. Obwohl die militärische Situation der Republik zu diesem Zeitpunkt äußerst prekär war, erwies sich die spanische Regierung in den Verhandlungen, die im Oktober 1936 zur Gründung der Interbrigaden führten, als schwieriger Partner. Die militärische Führung der Republik und die meisten republikanischen Offiziere standen den Brigaden ablehnend gegenüber, und zwar aus Gründen des Nationalstolzes ebenso wie der Berufsehre. Als es dann 1937 gelang, wieder eine funktionsfähige republikanische Armee aufzustellen, entfaltete diese schon bald eine unwiderstehliche Sogwirkung. Bis zum Herbst des Jahres nahm sie die Brigaden in ihre Reihen auf. Diese Entwicklung brachte aber auch mit sich, dass die Brigaden, obwohl sie ihre Mannschaftsstärke behielten, ihren internationalistischen Charakter im Verlauf des Krieges zusehends einbüßten. Es gab nämlich die Vereinbarung, sie mit spanischen Wehrpflichtigen aufzufüllen, ein Prozess, der sich noch beschleunigte, als die Rekrutierung neuer Brigadisten, die Anfang 1937 ihren Höhepunkt erreicht hatte, immer schwieriger wurde. Aus den genannten Gründen ist es falsch, das komplexe historische Phänomen der internationalen Brigaden auf das einfache Schema einer Kominternarmee zu reduzieren. Stalin konnte Europäer unterschiedlicher Nationalität nicht in der gleichen Weise in den spanischen Bürgerkrieg entsenden, wie Hitler und Mussolini ihre eigenen Staatsbürger einberufen konnten und dies auch taten. Die Interbrigadisten, die nach Spanien gingen, waren Freiwillige und hatten, wie die zuvor skizzierten historischen und soziologischen Hintergründe zeigen, ebenso vielschichtige, in ihren persönlichen Lebenserfahrungen begründete Motive wie die ersten freiwilligen Kämpfer für die Republik, die bereits im Juli und August 1936 einzeln und auf eigene Verantwortung den Weg nach Spanien gefunden hatten. Nachdem sie dort eingetroffen waren, mussten sie sich allerdings militärischer Disziplin unterwerfen, da sie für die Republik sonst völlig nutzlos gewesen wären. Doch genau damit haderten einige von ihnen, und zwar auch eine Minderheit innerhalb der Brigadisten, eben weil sie sich freiwillig gemeldet hatten. Zweifellos stand ihre Ernüchterung in Zusammenhang mit der schockartigen Erkenntnis, wie wenig sie auf die harten Bedingungen des Spanischen Krieges vorbereitet waren, vor allem in Anbetracht der überalterten Waffen, die sie infolge der Politik der Nichteinmischung benutzen mussten. Die Hauptaufgabe des von der Komintern entsandten Personals bestand darin, die Disziplin in den Brigaden sicherzustellen. Doch auch wenn man die kominterntypischen, außerordentlich rigiden und doktrinären organisatorischen und politischen Strukturen außer Acht lässt, gab es viele weitere Anlässe für Konflikte. Diese Rigidität nahm im Verlauf des Krieges sogar noch zu, nicht zuletzt wegen der verständlicherweise relativ begrenzten Möglichkeiten der Komintern, die militärischen Vorgänge in Spanien zu beeinflussen. Mit anderen Worten, der Eifer und die politische Korrektheit, die zahlreiche Verbindungsleute der Komintern an den Tag legten, hatten gewiss auch die Funktion, sich gegen etwaige Vorwürfe bezüglich technischer und organisatorischer Inkompetenz von Seiten der Vorgesetzten oder der Sowjetführung zu wappnen. Kurz, die Rigidität war ein Zeichen der Schwäche, nicht etwa der Stärke. Im Herbst und Winter 1936-37 erreichte der Krieg den Raum Madrid. Damit brach er nicht nur über die spanischen und ausländischen Soldaten am mittleren Frontabschnitt herein, sondern rückte auch ins Bewusstsein der städtischen Zivilbevölkerung, zunächst durch die unmittelbare Erfahrung von Luftbombardements. Am 28. August waren die Bürger Madrids erstmals einem Fliegerangriff ausgesetzt. Dabei handelte es sich um das erste Luftbombardement auf eine Stadt, das Europa bis dahin erlebt hatte. Diese Erfahrung, zusammen mit dem unumgänglichen Erfordernis, die Verteidigung der Zivilbevölkerung zu organisieren, führte dazu, dass aus der Not heraus ein neues republikanisches Zusammengehörigkeitsgefühl entstand. 1936 beschränkte sich dieses Phänomen noch auf den Großraum Madrid. In den beiden folgenden Jahren erfasste der Krieg jedoch nach und nach weitere Teile der republikanischen Zone und so bildete sich an der Heimat wie an der Kriegsfront allmählich so etwas wie eine republikanische Identität heraus. Die Kriegsopfer, insbesondere die im Kampf Gefallenen, verliehen dem Krieg auf beiden Seiten einen spezifischen Sinn. Dabei fühlten sich die Franco-Anhänger vor allem nach 1939 mehr und mehr in ihrer Identität bestätigt, während die durch die Niederlagen in ihrem Selbstbewusstsein erschütterten Republikaner sich nur noch im privaten Kreis oder im Untergrund zu ihren Anschauungen bekennen konnten. Der extreme Zeitdruck, unter dem das Entstehen einer republikanischen Identität während des Krieges stand, lässt diese heute so ungreifbar, so subjektiv und zerbrechlich erscheinen. Allerdings sollten wir uns davor hüten, sie deshalb für weniger real zu halten als andere Ausprägungen nationalen Zusammengehörigkeitsgefühls. Der Krieg weitete sich aber auch durch die Flüchtlinge aus, die zunächst nach Madrid kamen und dann in die nördlichen und östlichen Landesteile zogen. Die erste größere Welle setzte im Sommer 1936 ein, als die Bewohner Südspaniens vor der von Franco angeführten Afrika-Armee flohen. Diese Flüchtlinge erreichten im Herbst Madrid. Dort schlossen sich ihnen weitere an und ein größerer Strom zog nun in Richtung Barcelona und Valencia, wo man bislang den Krieg nur vom Hörensagen kannte. Die Flüchtlingsströme bewirkten eine Beschleunigung der Umschichtungen innerhalb der Bevölkerung und damit des gesellschaftlichen Wandels insgesamt. Die plötzliche Verpflanzung der armen Bevölkerung des Südens in den wirtschaftlich und kulturell höher entwickelten Nordosten Spaniens fügte diesen Menschen, zusätzlich zu den speziellen Kriegs- und Vertreibungstraumata, einen schweren Kulturschock zu. Während die Flüchtlinge selbst unter dem Schock am meisten zu leiden hatten, zeigte dieser jedoch eine wechselseitige Wirkung, wenn auch unter umgekehrten Vorzeichen. So werden die Flüchtlinge aus der südspanischen Stadt Malaga in einem Bericht der Quaker-Hilfsorganisation im Mai 1937 beispielsweise als wild bezeichnet, als halbe Mauren, die panische Angst davor haben, sich auf Listen vermerken zu lassen, weil sie befürchten, sich dadurch irgendwie der Willkür des Staates oder der Behörden auszusetzen. Als sich die Armee der Rebellen vor Madrid eingrub und auf eine Belagerung einrichtete, nahm der Konflikt den Charakter eines langen Zermürbungskrieges gegen die Republik an. Hitler und Mussolini erkannten das Regime der Aufständischen im November 1936 an. Doch die erbitterten Kämpfe rings um Madrid überzeugte die beiden, vor allem Mussolini, davon, dass Franco den Sieg nur mit massiver deutscher und italienischer Unterstützung erringen konnte. Hitler ermutigte Mussolini, die Anstrengungen auf sich zu nehmen, und dieser entsprach dem in einem solchen Umfang, dass die italienische Armee ihre volle Schlagkraft bis zum Zweiten Weltkrieg nicht wiedererlangte. Auch Deutschland verstärkte seine Hilfe an Franco, konzentrierte sich dabei jedoch vor allem auf die Bereitstellung von Waffentechnik, Ausrüstungen und Luftstreitkräfte. Mussolinis Rüstungshilfe und personelle Unterstützung, 75.000 Soldaten dagegen, nahm ein derartiges Ausmaß an, dass die Behauptung gerechtfertigt scheint, das faschistische Italien habe sich seit März 1937 faktisch im Kriegszustand mit der Spanischen Republik befunden. Die Eskalation des Krieges, aber auch die offenkundigen militärischen und diplomatischen Vorteile, die den Rebellen entstanden, löste auf republikanischer Seite tiefgreifende politische Veränderungen aus. Jetzt ging es vor allem darum, möglichst rasch einen Staat und eine modern ausgerüstete Armee zu schaffen, denn nur so konnte die Republik ihren Feinden widerstehen. Dabei erwies sich der Wiederaufbau der Armee als die schwierigste Herausforderung. Da der Putsch die einheitliche Struktur der Armee zerstört hatte, musste das Oberkommando der Republik nahezu von vorne anfangen. Hinzu kamen, infolge der Nichteinmischungspolitik, erheblich verschlimmerte, kaum noch zu überwindende materielle Nachschubprobleme und Engpässe. Unter den Milizsoldaten, die bereits gegen Francos Truppen gekämpft hatten, etwa an den Fronten um Madrid, gab es keinen nennenswerten politischen Widerstand gegen die Remilitarisierung der Republik. Sehr viel problematischer hingegen war, dass sie den Berufsoffizieren weiterhin mit hartnäckigem Misstrauen begegneten, was angesichts des Putsches eigentlich nicht weiter verwunderte. Umso wichtiger wurde die neu geschaffene Funktion des politischen Kommissars. Diese Kommissare wurden von sämtlichen politischen Organisationen der Republik ernannt und hatten die Aufgabe, die Zielsetzung militärischer Befehle zu erklären, sich um das Wohlergehen der Truppen zu kümmern und die Soldaten immer wieder an den eigentlichen Grund des Krieges zu erinnern. Freilich blickten viele der Berufsoffiziere, die der Republik die Treue hielten, oft verächtlich auf die schlecht ausgebildete Miliz herab. Diese Engstirnigkeit führte dazu, dass die Milizsoldaten in den ersten Monaten häufig nicht optimal eingesetzt wurden. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 225, eine Niemandslandproduktion 2022. Literaturhinweis: Ich verweise auf das Buch »Der Spanische Bürgerkrieg« von Helen Graham. Titel der englischen Originalausgabe: Helen Graham, The Spanish Civil War, A Very Short Introduction, Oxford, New York, Oxford University Press, 2005. Die Autorin Helen Graham ist Professorin für spanische Geschichte am Royal Holloway College der Universität London. Die Übersetzung hat Susanne Held vorgenommen. No pasarán. Pasaremos. Alle finden Scheiße und wir finden das geil. Ihr findet das Scheiße und wir finden das geil. Ihr findet das halt Scheiße und wir halt ziemlich geil. Alle finden Scheiße und wir finden das geil. Alle finden Scheiße und wir finden das geil. Ihr findet das Scheiße und wir finden das geil. Ihr findet das halt Scheiße und wir halt ziemlich geil. Das ist Punk, das raffst du nie. Das ist Punk, das raffst du nie. Das ist Punk, das raffst du nie. Schalalala. Das ist Punk, das raffst du nie. 1, 2, 3, und welche gute Sache hier läuft gut an. Halb Jimi Hendrix, halb Uran, Papaya, Banane, Melone, das ganze Gemüse am Start. Das ist Punk, das raffst du nie. Schalalala. Das ist Punk, das raffst du nie. Schalalala. Das ist Punk, das raffst du nie. Schalalala. Das ist Punk, das raffst du nie. 1, 2, 3, 4. Alle finden Scheiße und wir finden das geil. Alle finden Scheiße und wir finden das geil. Wir finden das Scheiße und wir finden das geil. Wir finden das halt Scheiße und wir finden das geil. Aus unserer Sendereihe Fremde Podcasts jetzt wieder ein interessantes Thema aus der Geschichte und der Gegenwart von Le Monde Diplomatique. Kindersklaverei in Haiti. 1804 erkämpften Aufständische in Haiti die Unabhängigkeit ihres Landes und die Abschaffung der Sklaverei. Dennoch ist dort heute eine Form von Kindersklaverei weit verbreitet und dem Staat fehlen die Mittel, dagegen vorzugehen. Von Fiona de Hoch Sius. 2 Jahrhunderte, nachdem die haitianischen Sklavinnen ihre Freiheit errungen hatten, hat sich in dem Karibikstaat ein System der häuslichen Kindersklaverei etabliert, das als Restavec-System, von Französisch Restez avec, bei jemandem bleiben bezeichnet wird. Bei dieser Form der Sklaverei, die sich bis in die frühen 1900er Jahre zurückverfolgen lässt, werden Kinder ab dem Alter von 5 Jahren dazu gezwungen, beschwerliche und gefährliche Haushaltsarbeiten in den Häusern von Fremden oder entfernten Verwandten zu verrichten. Die Unterbringung von Kindern in anderen Familien gibt es zwar nicht nur auf Haiti, aber das Resterweg-System zeichnet sich durch den besonders ausbeuterischen Charakter der Arbeit, durch Gewalt und Missbrauch aus. Zurückzuführen ist dieses System auf die extreme Armut vieler Haitianerinnen. Die meisten Resterweg-Kinder stammen aus Familien in ländlichen Gebieten, oft isolierten Dörfern in den Bergen, in denen die Bevölkerung kaum oder gar keinen Zugang zu Beschäftigung, Bildung und Gesundheitsversorgung hat. Viele Eltern schicken ihre Kinder deswegen zu Familien in der Stadt, wo sie als Gegenleistung für eine angemessene Ernährung und Schulbildung im Haushalt arbeiten sollen. Die Eltern sind sich nicht immer bewusst, wie hart das Leben ist, in das sie ihre Kinder schicken, und wenn doch, müssen sie dies gegen die geringen Chancen abwägen, die der Nachwuchs im eigenen Haushalt hätte. Der Begriff Resterweg wird als abwertende Bezeichnung für alle Kinder benutzt, die in einer mit Kindersklaverei vergleichbaren Situation stecken. Etwa 2/3 der Betroffenen sind Mädchen. Zu ihren Aufgaben gehören Wasser holen, kochen, putzen, einkaufen sowie die Betreuung anderer Kinder im Haushalt. Viele Resterweg-Kinder gehen nicht zur Schule, wenn dies mit ihrer Arbeit kollidiert. Außerdem können die Gastfamilien das fast überall in Haiti fällige Schulgeld nicht aufbringen. Die finanzielle Lage der Gastfamilien ist nämlich oft nur geringfügig besser als die der Eltern, weswegen sie auf eine unbezahlte Arbeitskraft angewiesen sind. Die Resterweg-Kinder übernehmen die Aufgaben, für die normalerweise die Frauen der Familie zuständig sind. Weil diese in städtischen Gebieten ihr Geld oft außerhalb des Hauses verdienen müssen, etwa auf Märkten, in Fabriken und im Straßenverkauf, brauchen sie Unterstützung bei der Hausarbeit. Angesichts der äußerst schwachen Infrastruktur in Haiti ist diese Hausarbeit sehr beschwerlich und oft sogar gefährlich. Die Kinder müssen schwere Lasten tragen oder auf offenem Feuer kochen. Allerdings ist auch die Gewalt ein charakteristisches Merkmal des Resterweg-Systems. Körperlicher, sexueller und emotionaler Missbrauch ist hier eher die Regel als die Ausnahme. Resterweg-Kinder müssen nicht nur viele Stunden am Tag schwer arbeiten, sie werden von den Mitgliedern der Gastfamilie auch meist mit Verachtung behandelt und gemieden. Sie dürfen nicht mit der Familie essen, sind in Lumpen gekleidet, können sich nicht oder nur wenig pflegen und leben von den Nahrungsresten und abgelegten Kleidungsstücken der anderen Haushaltsmitglieder. Hinzu kommt, dass die Kinder oft genug auch zur Zielscheibe von Wut und Frustration werden. Sie werden geschlagen oder erleiden andere körperliche Strafen, manchmal unter Einsatz von Peitschen, kochendem Öl oder heißem Eisen. Allein schon wegen ihrer geringen Körperkraft können sie sich kaum wehren. Zusätzlich haben sie in der sozialen Hierarchie der haitianischen Gesellschaft einen äußerst schwachen Stand. Sie werden besonders oft Opfer von sexuellem Missbrauch, einschließlich Vergewaltigung, auf die Schwangerschaften und manchmal erzwungene, gefährliche Abtreibungsversuche folgen. Die Zahl der Resterweg-Kinder in Haiti ist nicht bekannt. Schätzungen gehen von mehr als 300.000 aus. Mit einem Gesetz zur Bekämpfung des Menschenhandels und einem nationalen Aktionsplan im Jahr 2014 hat der Staat seine Bemühungen verstärkt, die moderne Sklaverei zu bekämpfen. Doch die Zahl der Verurteilungen ist äußerst gering. 2019 waren es 6 Personen, 2020 keine einzige. Allerdings fehlen dem Staat auch die Mittel, um dieses Problem nachhaltig anzugehen. So beschränken sich die Maßnahmen meist darauf, Kinder aus den schlimmsten Situationen zu befreien. Nicht immer können sie zum Beispiel in ihre Familien zurückgebracht werden. Vor allem bleiben die Ursachen unangetastet. Haiti ist das ärmste Land der westlichen Hemisphäre und Frauen sind von der Armut unverhältnismäßig stark betroffen. Diese Kombination von Armut und Geschlecht ist für die Lage der Resterweg-Kinder von zentraler Bedeutung. Angesichts der sich weiter verschlechternden politischen und wirtschaftlichen Lage in Haiti erscheint es nahezu unmöglich, die Ursachen des Resterweg-Systems zu bekämpfen. Die derzeitigen Bemühungen, das Gesetz gegen Sklaverei und Kinderhandel auch umzusetzen, reichen dafür jedenfalls nicht. Sie werden erst erfolgreich sein, wenn sich der Blick auf die fatalen Folgen von Armut, Geschlechterzugehörigkeit und mangelnden Bildungszugang richtet und hier nach Lösungen gesucht wird. Fiona de Hoogsius hat über das Thema Kinderarbeit in Haiti promoviert und forscht am Helena Kennedy Center der Sheffield Hallam University in Großbritannien. Dieser Beitrag ist ein Vorabdruck aus dem Atlas der Versklavung, der am 11. November 2021 erscheint. Aus dem Englischen von Nicola Liebert. Здравствуйте, дорогие слушатели. Это радиопрограмма Нименсленд. И я Яна из России, из Ростова-на-Дону. Die Katastrophen und gemischten Meldungen für die Woche vom Montag, dem 17. bis für die Woche vom Montag, dem 31. Januar 2022. Die erste Meldung kommt aus Brüssel. Dem in Spanien wegen Verherrlichung von Terror verurteilten Rapper Valtonyc droht doch noch die Auslieferung in seiner Heimat. Der belgische Kassationshof hob am Dienstag ein Urteil eines Gerichts in Gent in Teilen auf, das zuvor entschieden hatte, dass der Rapper für seine Taten nicht ausgeliefert werden könne, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. Der aus Mallorca stammende Musiker mit dem bürgerlichen Namen Josep Miquel Arenas war 2017 wegen seiner Texte in Spanien unter anderem zu 2 Jahren Haft verurteilt worden. Ihm wird vorgeworfen, Politiker mit dem Tod bedroht, Terrorismus verherrlicht sowie das Königshaus beleidigt zu haben. Das Genter Gericht entschied, dass der Rapper aus diesen Gründen nicht ausgeliefert werden könne. Der Kassationshof hob dieses Urteil in Bezug auf den Vorwurf, das Königshaus beleidigt zu haben, nun wieder auf. Deshalb muss das Gericht in Gent erneut entscheiden. Mit dem Fall hatte sich zwischenzeitlich auch der Europäische Gerichtshof befasst. Eine Meldung aus Berlin. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, BVKJ, warnt vor den Folgen erneuter Schulschließungen wegen der Corona-Pandemie. Zwar würden sie bei sehr hohen Infektionszahlen unvermeidbar sein, sagte BVKJ-Sprecher Jakob Maske dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das muss aber klar der letzte Schritt sein. Die Konsequenzen von Schulschließungen seien für Kinder und Jugendliche schlimmer als die Folgen einer Infektion. Schule ist nicht nur Lehrraum, sondern auch Sozialraum, sagte Maske weiter. Und bleiben wir gleich bei den Kindern. Spielwarenindustrie ist der Pandemiegewinner. Eine Meldung aus Nürnberg. Die deutsche Spielwarenbranche geht auch aus dem zweiten Pandemiejahr als einer der Krisengewinner hervor. Nach einem Plus von 11% im Jahr 2020 verzeichnete die Branche 2021 noch einmal 4% mehr, wie der Deutsche Verband der Spielwarenindustrie, DVSI, am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Die Umsätze näherten sich der Marke von 4 Milliarden Euro. Thema deutsche Waffen, deutsches Geld. Kriegsgerät aus Deutschland. Die Rüstungsexporte sind auf Rekordniveau. Genehmigungen für 2021 im Wert von 9,35 Milliarden Euro wurden soeben erteilt. Von ihrem Amtsantritt am 8. Dezember bis zum Jahresende hat die Bundesregierung aus SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP Rüstungsexporte im Wert von 309 Millionen Euro genehmigt, wie das von Robert Habeck, Grüne geleitete Bundeswirtschaftsministerium am Dienstag mitteilte. Damit trug die Ampelkoalition ihren Teil dazu bei, das Gesamtvolumen 2021 auf den neuen Rekordwert von 9,35 Milliarden Euro hochzutreiben. Grundlage seien vorläufige Zahlen zu Einzelgenehmigungen. Der bisherige Höchstwert war 2019 mit rund 8 Milliarden Euro erreicht worden. Im gesamten vergangenen Jahr seien entsprechende Rüstungslieferungen im Wert von 3,4 Milliarden Euro bewilligt worden. Für sogenannte Drittländer belaufe sich die Summe für 2021 dagegen auf 5,95 Milliarden. Davon seien allein Lieferungen im Wert von rund 4,34 Milliarden Euro für Ägypten bestimmt gewesen. Dies sei fast vollständig, 95%, auf Rüstungsexporte für den maritimen Bereich und die Luftverteidigung zurückzuführen, heißt es in der Mitteilung. Auch diese Genehmigungen wurden unter der Vorgängerregierung erteilt. Auf der Rangliste der Einzelausfuhrgenehmigungen mit dem höchsten Geldwert stehen Ägypten, die USA, die Niederlande und Singapur auf den vorderen Plätzen, gefolgt von Australien, dem Vereinten Königreich, Südkorea und schließlich Österreich, Brasilien und der Schweiz. Exporte sogenannter Kleinwaffen und Kleinwaffenteile seien im vergangenen Jahr laut Ministerium nach vorläufigen Zahlen im Wert von 43,9 Millionen Euro erlaubt worden. 6,3 Millionen Euro mehr als 2020. Rund 99% seien dabei nicht auf Drittländer entfallen. Die Bundesregierung kündigte derweil noch für dieses Jahr einen Vorstoß an, um die Regeln für die Ausfuhr von Rüstungsgütern zu verschärfen. Wenn alles nach Plan verläuft, haben wir im zweiten Halbjahr einen ersten Gesetzesentwurf, sagte Wirtschaftssekretär Sven Giegold von den Grünen der Tageszeitung am Dienstag. Thema Kriegsgefahr in Europa. Berlin. Vor dem Hintergrund des Säbelrasselns gegenüber Russland hat Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD nicht ausgeschlossen, dass es im Falle einer Eskalation der Ukraine-Krise auch zu Sanktionen gegen die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 kommen wird. Das heißt, er gräbt sich selber das Gas ab. Na gut. Zwischen den USA und der BRD sei vereinbart worden, wie man bei der Ostsee-Pipeline weiter vorgehen wolle, sagte Scholz am Dienstag nach einem Gespräch mit Jens Stoltenberg, der ist Generalsekretär der NATO-Kriegsallianz in Berlin. Man stehe zu der Vereinbarung, dass etwa die Ukraine weiter Transitland für russisches Gas nach Westeuropa sein solle. Dazu gehört eben auch, dass klar ist, dass es hohe Kosten haben wird, dass alles zu diskutieren ist, wenn es zu einer militärischen Intervention gegen die Ukraine kommt, fügte Scholz auf die Frage hinzu, ob auch Nord Stream 2 betroffen sein könnte. Noch einmal das Thema Kriegsgefahr in Europa. Zum drohenden Vielleicht-Krieg in der Ukraine schreibt der Kommentarist Reinhard Lauterbach in der Jungen Welt Folgendes. Er sagt, wenn ein einflussreiches Blatt wie die Süddeutsche Zeitung mit der Schlagzeile »Ein Krieg wird wahrscheinlicher« aufmacht in der Sonnabendausgabe, dann spiegelt das die psychologischen Veränderungen wider. Die wachsende Wahrscheinlichkeit eines Krieges hinzuschreiben wie eine Wettervorhersage, das trägt implizit die Aussage, dass dieser Krieg so unausweichlich sei wie ein Starkregen. Nun soll an dieser Stelle nicht behauptet werden, die Bundesrepublik könne einen Krieg um die Ukraine im Alleingang verhindern, aber sie will es wohl auch nicht mehr. Es ist, als hätten sich die maßgeblichen Politiker und ihre journalistischen Sprachrohre mit dieser Perspektive schon abgefunden. Auch was inzwischen über US-amerikanische Pläne zur Eindämmung einer eventuellen russischen Invasion in der Ukraine durchsickert, fügt sich in diese Logik. Wenn die USA davon reden, Russland ein neues Afghanistan in der Ukraine zu bereiten, besagt das einerseits, dass sich Washington nicht in der Lage sieht und auch nicht vorhat, einen solchen eventuellen Angriff zu verhindern. Wenn bzw. da die USA nicht bereit sind, auf die von Russland verlangten Sicherheitsgarantien im Namen westlicher Prinzipien usw. einzugehen, dann heißt das, dass sie einen solchen Krieg billigend in Kauf nehmen würden. Denn für die USA wäre das risikolos. Kleingruppen ukrainischer Partisanen sollen ausgebildet werden, um eine russisch eroberte Ukraine unregierbar zu machen. Unter anderen Vorzeichen würde hier jeder von Förderung des Terrorismus reden. Osteuropäische NATO-Staaten seien als logistisches Hinterland dieser Kräfte vorgesehen, zitierte am Montag die polnische Rzeczpospolita einen Bericht der New York Times. Das heißt, Washington zöge die Fäden, sterben würden andere. Vor allem Ukrainer, in deren Land ein Bürgerkrieg entfacht und eine entsprechende Antiterroroperation Russlands provoziert werden würde. Ein Abgrund von Zynismus, aber nichts Neues. Das historische Beispiel Afghanistan ist lehrreich. Die Idee des ehemaligen US-Präsidentenberaters Zbigniew Brzezinski, der UdSSR ihr Vietnam in dem zentralasiatischen Land zu bereiten, in dem durch die Destabilisierung einer von Moskau verbündeten Regierung in Kabul ein Bündnisfall herbeiprovoziert wurde, war Monate vor der Intervention der Sowjetunion unter dem Druck der Destabilisierung entstanden. Was über 40 Jahre Dauerkrieg in Afghanistan angerichtet haben, muss man hier nicht ausführen. Wenn das Land schon die Folie ist, liegt da die Hypothese Also sofern, dass abermals mit Provokation agiert werden soll. Seit Wochen gibt es Meldungen über eine angeblich im Donbass vorbereitete False-Flag-Aktion mit Chemikalien. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig solcher Pläne. Das Szenario ist aus Syrien bekannt und es ist beileibe nicht an den Haaren herbeigezogen. Thema Pressefreiheit. Erneut wurde ein Journalist in Mexiko ermordet, Tijuana. Im neuen Jahr ist in Mexiko bereits ein zweiter Journalist getötet worden. Der Fotojournalist Margarito Martinez wurde nach ersten Informationen am Montag Ortszeit beim Verlassen seines Zuhauses in Tijuana erschossen, wie seine Ehefrau und Medien, für die er arbeitete, berichteten. Der 49-Jährige hatte in der nordwestmexikanischen Stadt an der Grenze zu den USA für mehrere lokale und auch internationale Medien Fotos gemacht, vor allem für Berichte über Kriminalität. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Erst eine Woche zuvor war José Luis Gamboa, der Direktor eines Online-Portals, in der ostmexikanischen Stadt Veracruz getötet worden. Thema: blockierte Spendengelder für Kuba. Leeuwarden. Die niederländische Bank ING hat bei der Organisation Progressive International eingegangene Spendengelder blockiert, die bei der Finanzierung einer Reise nach Havanna helfen sollten. Das berichtete die Gruppe am Dienstag per Twitter. Zu einem der auf denselben Tag datierten Brief der Bank hieß es von Progressive International, ING habe alle Spenden an die Pro-Gentle-Delegation zur Unterstützung des Impfstoffinternationalismus in Kuba blockiert und sich damit dem illegalen US-Embargo gebeugt. Die USA halten seit mehr als 60 Jahren eine umfassende Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade gegen Kuba aufrecht. Progressive International plant vom 24. bis zum 28. Januar eine Delegationsreise nach Kuba. Auf dem Homepage der Organisation heißt es dazu, wohlhabende Länder blockierten Ansätze, die Vakzine für alle zugänglich machen würden. Kuba hingegen setze sich für Impfstoffinternationalismus ein. Der Inselstaat hat nicht nur erfolgreich zwei Covid-19-Vakzine mit einer Wirksamkeit von 90% entwickelt und mehr als 90% seiner Bevölkerung mit mindestens einer Dosis des selbst hergestellten Impfstoffs geimpft, sondern Kuba hat seine Impfstofftechnologie auch der Welt angeboten. Am 25. Januar wolle die Delegation kubanische Wissenschaftler und Regierungsvertreter des sozialistischen Landes dazu einladen, sich an die internationale Presse und Mitglieder der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu wenden, um die kubanischen Impfstoffe bekannter zu machen. Que le jodan al internet, a la televisión, lo que va a prevalecer es la radio. El único medio de comunicación revolucionario que va a quedar en el futuro. ¡Viva la patria, chicos! ¡Viva Contrabanda! ¡Viva la radio! ¡Viva Niemandland! Eine Meldung aus Moskau. Russland, China und der Iran planen ein gemeinsames Militärmanöver. Ein Schiff der russischen Pazifikflotte sei dazu in der iranischen Hafenstadt Chabahar eingetroffen. Das teilte das Verteidigungsministerium am Dienstag in Moskau mit. Bei einem Treffen soll es um Planungen für die Übung der Kriegsschiffe im Persischen Golf gehen. Ein Datum wurde zunächst nicht genannt. Der russischen Staatsagentur RIA Novosti zufolge soll etwa die Bekämpfung von Piraten auf hoher See trainiert werden. An diesem Mittwoch wird der iranische Präsident Ebrahim Raisi in Moskau zu Gesprächen mit Staatschef Wladimir Putin erwartet. Kommen wir noch einmal zum Thema Deutschland, der Verfassungsschutz. Personen, die in Deutschland der Verfassungsschutz als potenziell rechtsextrem einstuft, sind 22.600 insgesamt. 11.800 davon sollen gewaltorientiert sein. Das waren die Zahlen 2015. Die Zahlen 2020 liegen weitaus höher. 33.300 Personen sind vom Verfassungsschutz in Deutschland insgesamt als rechtsextrem eingestuft. Davon sind 13.300 als gewaltorientiert klassifiziert. Naja, das ist ja schon mal eine kleine Armee fast. Dann kommt der Spiegel diese Woche mit einem Titelbild, das zeigt einen Herrn Lauterbach, der ist Minister für Gesundheit. Der sieht aus wie so eine Kasperle-Figur. Der hat eine Fixe in der Hand, zerzaustes Haar. Und da heißt es, ein Quantum Angst, wie die Impfpflicht Land und Politik entzweit. Dann bringt das Heft des Spiegel von dieser Woche eine Berichterstattung zum Thema Fehlmanagement beim Hochwasserkatastrophenfall vom vergangenen Sommer. Die Frage war, wer trägt die Schuld am Tod von 134 Menschen, die vor einem halben Jahr im Ahrtal ertranken? Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Polizeiakten zeigen das desaströse Krisenmanagement. Und ein wichtiger Politiker blieb lieber zu Hause. Es ist der 19. August 2021, 5 Wochen nach der Flut. Seit einer knappen Stunde vernimmt ein Kripo-Beamter in Bad Neuenahr einen Polizisten, der in der Nacht im Einsatz war. Der Zeuge sei emotional sehr angegriffen, vermerkt der Vernehmer. Er bietet an, abzubrechen. Doch der Zeuge will weitermachen. Auch seine Kollegen seien alle fertig, sagt er. Die ersten Tage haben wir alle funktioniert. Jetzt aber weine er sehr viel, wenn er nach dem Dienst zu Hause sei. Der Polizist ist einer von 23 Männern und Frauen, die am 14. Juli im Krisenstab des Kreishauses von Ahrweiler die Rettungsaktion steuern und das Schlimmste verhindern sollten, aber es nicht konnten. Die Ahr, ein kleiner Nebenfluss des Rheins, in einem lieblichen Tal zwischen Weinbergen und Felshängen, hatte sich in einen reißenden Strom verwandelt, der meterhoch über die Ufer schoss und alles mitriss. Das Hochwasser vom Juli 2021, das neben Rheinland-Pfalz, Teile Nordrhein-Westfalens und weitere Bundesländer traf, war eines der bisher schlimmsten in Deutschland. 134 Menschen starben allein im Ahrtal. Dort gab es die meisten Opfer. Warum? Lag es daran, dass der Kreis Ahrweiler zu spät gewarnt und evakuiert hatte? Hätten Menschen gerettet werden können, die ahnungslos von der Flut in ihrem Keller oder Schlafzimmer überrascht wurden? Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt deshalb seit August gegen den damaligen Landrat Jürgen Pföhler und seinen Einsatzleiter im Krisenstab des Kreishauses. Der Vorwurf, fahrlässige Tötung und Körperverletzung durch Unterlassen. Es sei ein Anfangsverdacht, betonten die Ermittler. Ihre Arbeit ist noch nicht abgeschlossen. Bisher war nur wenig bekannt darüber, was in jener Nacht vor einem halben Jahr alles schief lief. Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft, die der Spiegel einsehen konnte, ergeben ein erschütterndes Bild. Es zeigt hilflose Helfer und Bürgermeister, Feuerwehrleute kleiner Dörfer, die auf sich selbst gestellt waren. Ein Zeuge sagt aus, dass der Landrat zu der Zeit, als es aufwärts schon um Leben und Tod ging, zu Hause mit dem Hund Gassi ging. Anhand der Protokolle und des Einsatztagebuches wird ersichtlich, dass jene, die warnen und retten sollten, lange gar nicht verstanden, womit sie es eigentlich zu tun hatten. In Deutschland ist der Katastrophenschutz dezentral organisiert, schreibt der Spiegel. Zunächst ist die unterste Behörde vor Ort zuständig. Die Idee dahinter ist, dass die Menschen dort die Lage am besten beurteilen können und sich bei Bedarf Hilfe holen. Im Ahrtal scheiterte das fatal. Die Flut traf auf einen überforderten Krisenstab. Der Landrat tauchte ab, ohne dass jemand eingriff. Nach Lage der Akten versagte auch das Katastrophenmanagement beim Innenminister und seinen Behörden. Seine Kollegin im Umweltministerium beruhigte die Öffentlichkeit noch, es drohe kein Extremhochwasser, als ihre eigene Fachbehörde längst katastrophale Pegelstände prognostiziert hatte. Keiner hatte einen Überblick über die dramatische Lage, weil keiner ihn sich verschaffte. Das Land übernahm erst die Einsatzleitung, als die Flut schon vorbei war. Der Minister besuchte zwar den Krisenstab in Ahrweiler, begriff aber nicht, dass der wie in einer Blase operierte. 7 Stunden brauchte die Flutwelle von Müsch an der Oberaar bis Sinzig nahe der Mündung in den Rhein. Rund 60 Flusskilometer dazwischen, mehr als ein Dutzend Orte und genug Zeit, um die Bürger flussabwärts in Sicherheit zu bringen, wenn sie denn rechtzeitig und klar gewarnt worden wären. Der Spiegelbericht über diese Katastrophe ist sehr lang und sehr detailreich geschildert, eine Chronik der Ereignisse und auch eine minutiöse Auflistung der Verantwortlichen. Wo war die Landesregierung, heißt es am Schluss des Artikels. Tatsächlich übernimmt erst 3 Tage nach der Flut das Land die Regie. Am 17. Juli bekommt der Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD, der für den Katastrophenschutz zuständigen Landesbehörde, die Einsatzleitung. Landrat Föhler habe das Land darum gebeten, heißt es in einer Pressemitteilung der ADD. Innenminister Lewens sagt, ab dem 15. Juli habe der Krisenstab der Landesregierung getagt. Man habe dem Kreis angeboten, die technische Einsatzleitung zu übernehmen. Doch erst am 17. Juli habe Landrat Föhler der ADD schließlich mitgeteilt, dass er bereit sei, diese abzugeben, so das Innenministerium. In der Hochwassernacht hätte eine Einsatzübernahme keinen Sinn ergeben, so Lewens. Sie können nicht mitten in der Nacht in unbekanntem Terrain eine Lage übernehmen. Föhlers Anwalt erklärt, die Äußerung des Innenministers gehe an der Sache vorbei. Die Zuständigkeit sei im Gesetz klar geregelt. Die Staatsanwaltschaft hat mehr als 200 Zeugen vernommen, zigtausende Seiten und Dokumente gesichtet. Was hätten die Verantwortlichen voraussehen müssen? Wo und wann haben sie ihre Pflichten verletzt? Es sei keine leichte Aufgabe, darauf Antworten zu finden, sagt ein Ermittler. Selbst das Einsatztagebuch des Krisenstabs ist nach Ansicht der Staatsanwaltschaft lückenhaft und nicht schlüssig. Fest steht, an welchen Orten die Toten gefunden wurden. Die Staatsanwaltschaft führt sie alle auf einer Liste. Die Bewohner des Heims aus Sinzig stehen darauf. Die Mutter des jungen Mannes, der Anzeige erstattet hat. Die Eltern des Ingenieurs aus Sinzig. Ein Flutopfer trug einen Notrufknopf am Körper. Er hat ihm nichts genützt. Und zum Schluss des Katastrophenblocks die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. US-Präsident Biden warnt Putin vor Invasion. Wenn russische Soldaten in die Ukraine einmarschierten, würde das für Russland eine Katastrophe werden, so Biden bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Nach einem Jahr im Amt verteidigte er zudem die Bilanz seiner Regierungszeit. Bidens Zustimmungswerte waren jüngst stark gesunken. Lauterbach zur Priorisierung bei der PCR-Testung. Wie der Bundesgesundheitsminister im ZDF sagte, will er am Wochenende eine Verordnung dazu vorlegen. Beschäftigte in sensiblen Gesundheitseinrichtungen sollen dann etwa bevorzugt getestet werden. Die Beschlussvorlage soll laut dem SPD-Politiker bei der Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Montag beschlossen werden. Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weiter. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts haben sich in den letzten 24 Stunden 133.536 Menschen angesteckt. Das sind gut 52.000 Ansteckungen mehr als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz liegt damit bundesweit bei 638,8. Gutachten über Missbrauch im Münchner Erzbistum wird vorgestellt. Im Blickpunkt des mit Spannung erwarteten Gutachtens stehen mehrere prominente Kirchenmänner, darunter der Münchner Kardinal Reinhard Marx und der ehemalige Papst Benedikt XVI. Es geht um den Umgang mit Fällen von Missbrauch durch Priester in der Zeit zwischen 1945 und 2019. Die Ergebnisse im DFB-Achtelfinale: RB Leipzig, Hansa Rostock 2:0, Hannover 96, Borussia Mönchengladbach 3:0, 1899 Hoffenheim, SC Freiburg 1:4, Hertha BSC, 1. FC Union Berlin 2:3. Das Wetter heute wechselhaft mit zahlreichen Schnee- und Regenschauern, dazwischen hin und wieder sonnig. -2 bis +6 Grad, dabei sehr windig, im Nordosten Sturmböen. Nimm einen Balken aus härtestem Holz und lass deine Tür damit vernageln. Ich schick dir Gestalten zum Spielen aus Holz. Du kannst sie, bis sie brechen, behalten. Prüf dein Vermögen auf Haben und Soll. Achte dabei auf rote Zahlen. Ich bin nicht die Bank, du bist das Volk. Blind stolperst du in die Wahlen. Der Winter wird kalt, der Schnee ist schon geschnitten. Das Jahr wird alt, bald hat es ausgelitten. Halt deinen Atem, solange du kannst. Irgendwann sieht jeder die Sterne. Plünder die Erde, ihr Atem ist lang. Bilde die dir ein Sie hätt ich gerne. Wasch deine Sache im Abwasser aus, schmutziger können sie kaum noch werden. Ich kann nicht fassen, was du von mir glaubst. Irgendjemand muss doch mal lernen. Der Winter wird kalt, der Schnee ist schon geschnitten. Das Jahr wird alt, bald hat es ausgelitten. Der Winter wird kalt, der Schnee ist schon geschnitten. Das Jahr wird alt, bald hat es ausgelitten. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten für die Wochen vom 17. bis zum 31. Januar 2022 im Niemandsland. Thema Seuchendebakel. Beim Seuchendebakel im öffentlichen Gesundheitswesen hier in Katalonien werden Rentner und Studenten von den katalanischen Gesundheitsbehörden an die Seuchenfront berufen, um die enorme Welle der Patienten zu behandeln. Das heißt, die Behörden bitten pensionierte Ärzte und Studenten aus den Universitäten, an die Seuchenfront zu treten. 300 Studenten und Studentinnen wurden in wenigen Tagen von der Uni in die CAPS gebracht. Die Centros de Atención Primarias, das sind die medizinischen Erstversorgungsstellen hier in Katalonien. Allein am 8. Januar, einem Samstag, verzeichnete Katalonien 31.443 Neuinfektionen mit Covid und 79 Tote innerhalb von 24 Stunden. 1.977 Patienten sind momentan in den Krankenhäusern. Schwere Covid-Fälle gibt es 499 auf den Intensivstationen. Was die aus der Rente reaktivierten Ärzte am stärksten berührt, so zum Beispiel die Ärztinnen im Ruhestand Gertra Salsas und Sara Escudero, die sich als Freiwillige anwerben ließen, war laut ihren Aussagen die Masse der zu behandelnden Patienten. Hatten wir früher ca. 10 Patienten pro Arbeitstag, so sind es jetzt über 100. Die Freiwilligen arbeiten übrigens gratis. Fast alle haben die letzten Wochen einen Brief von der katalanischen Gesundheitsbehörde erhalten, dem Institut Català de Salut. Bitte kommen Sie, bitte helfen Sie. Musik. Thema Covid-Irrsinn in Barcelona. Das Kreuzfahrtschiff MSC Grandiosa legte am Samstag, dem 8. Januar, im Hafen von Barcelona mit zahlreichen Corona-Infizierten an. Zudem hatte das Schiff weitere Infizierte in Italien und Frankreich von Bord gehen lassen. Eigentlich ein Unding angesichts der hier herrschenden sogenannten sechsten Welle der Covid-Seuche Omikron, wo die Behörden sich alle Mühe geben, strengere Anti-Covid-Maßnahmen durchzusetzen. Laut TV3, dem katalanischen Fernsehsender, sind in Palma 11 Besatzungsmitglieder und 4 Passagiere mit Covid von Bord gegangen. Der Verkehr von Kreuzfahrtschiffen wurde am vergangenen 26. Juni nach Beendigung des offiziellen Lockdowns wieder zugelassen. Thema Industriepolitik in Katalonien. Zu den 2000 Entlassungen beim Automobilgiganten Nissan in der Zona Franca in Barcelona und anderen Werken kommen jetzt noch die 17.000 in den Zulieferfirmen Beschäftigten hinzu, die indirekt vom Nissan-Werk abhängen. Es handelt sich hier zum Teil um Subunternehmen mit den illustren Namen wie Magna, Tachi Esse, Tecnove, Segula, Comsa, Carretillas Mayor und viele andere mehr. Die versprochene sogenannte Reindustrialisierung nach dem Fortgang von Nissan sehen viele Arbeiterinnen und Arbeiter skeptisch. Berater des auf Arbeitskonflikte spezialisierten Anwaltkollektivs Colectiu Ronda beschuldigen die Firma Nissan, ihre Auflösung in Katalonien undurchsichtig und chaotisch zu vollziehen. Pedro Barba, früher Arbeiter von Axima, einem Zulieferer von Nissan, erklärte: Ich habe die 52 Tage Abfindung genommen und mich abgeseilt. Ich glaube nicht an die Reindustrialisierungsgeschichte. Katalanisches Labyrinth und der juristische Fleischwolf. Zwei Ex-Präsidenten der Generalitat von Catalunya, drei Consellers der aktuellen Regierung Gobern und circa 50 hohe Funktionäre der katalanischen Verwaltungen bekommen in diesem Jahr 2022 die Entscheidungen der Gerichte über ihre Prozesse geliefert. Entweder wegen Ungehorsams am 1. Oktober 2017 oder wegen Korruption. Obwohl die Regierung Sanchez durch die Begnadigungen der Hauptverantwortlichen für den illegalen Abspaltungsversuch von 2017 die Hauptgruppe der Separatisten aus dem Justizsystem entlassen hat, existieren dennoch zahlreiche einzelne und kleinere Strafverfahren im Kontext des sogenannten Prozess, die jetzt kleckerweise in den Gerichten abgehandelt werden. Man kann gespannt sein, ob und in welchem Maße die Independentismo-Bewegung im Einzelnen mobilisieren und Unruhen organisieren wird. Ein paar der gerichtlich anhängigen Hauptfälle im katalanischen Labyrinth sind folgende. Erstens, da ist zuerst einmal die Puigdemont-Affäre und die Immunität als Europaabgeordneter bzw. das Auslieferungsverfahren, das Spanien gegen die geflüchteten Separatistenführer Toni Comín, Clara Ponsetí und Puigdemont laufen hat. Dann ist da der Rechnungshof Spaniens, Tribunal de Cuentas. Hier werden 5,4 Millionen Euro vom spanischen Staat reklamiert, die von der Generalitat als Regionalregierung einer Autonomie zweckentfremdet in die Separatismuspolitik und Propaganda abgezweigt wurde. Drittens, die Vorbereitungen des sogenannten Primero de Octubre, des 1. Oktober. Ein Makroprozess steht hier bevor gegen die Vorbereiter des illegalen Abspaltungsreferendums. 29 hohe Funktionäre der damaligen Generalitat und verschiedene Unternehmer werden wegen Veruntreuung, Ungehorsams und verschiedener anderer Delikte angeklagt. Viertens ist da der Fall Roger Torrent, der TSJC, der oberste katalanische Gerichtshof, Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, klagt den Conseller de Empresas, Roger Torrent, an, gegen die Regeln des Parlaments verstoßen zu haben. Ihm droht die Inhabilitierung. Das heißt, das Verbot, ein Amt auszuüben. Und fünftens sind dann natürlich immer noch die Indultus-Begnadigungen. Der oberste Gerichtshof in Madrid, Tribunal Supremo, muss 63 Eingaben gegen die von der Regierung Sanchez 2021 bewilligten Begnadigungen klären. Es geht darum, ob PP, Vox und Ciudadanos legitimiert sind, gegen Begnadigungen der Regierung Sanchez Rechtsmittel einzulegen. Sechstens sind da die Straßenkrawalle und Mossos-Polizei-Geschichten. vom vergangenen Jahr. Aufgrund der Straßenkrawalle und Zerstörungen im Zentrum von Barcelona sind zahlreiche Strafverfahren anhängig, die sowohl die Ausschreitungen als auch die Einsätze der Polizei betreffen. Als nächstes ist da der Fall Pau Juria und Quim Torra. Hier geht es um den sogenannten Gelbschleifenkrieg und das Protestplakat an der Fassade des Palau de la Generalitat. Der oberste Gerichtshof sieht die Aktivistenaktionen der Separatisten als Wahlpropaganda an und hat sowohl Juria als auch Torra zu Geldstrafen und Inhabilitation verurteilt. Dann ist da auch noch der Fall Laura Borràs. Die Parlamentspräsidentin Borràs hat, unabhängig von ihrem Einsatz im Prozess, ein Strafverfahren wegen Veruntreuung von öffentlichen Geldern und Vorteilsnahme im Amt am Hals. Borràs hatte überdies versucht, die Parlamentsstatuten zu manipulieren, um einem Inhabilitationsverfahren ihrer Person zu entgehen. Und der größte Brocken oder einer der größten Brocken ist natürlich der Fall des Clan Pujol. Der größte Korruptionsbraten in Katalonien ist zweifellos das Spinnennetz des Pujol-Clans. Pujol-Papa und seine 7 Kinder. Sie haben über Jahre hinweg Geldwäsche betrieben, Bestechungen im Amt und viele weitere Delikte zu verantworten. Mit diesem Gerichtspanorama vor Augen droht das Jahr 2022 zu einem neuen Zirkus aus Rummel und Geschrei zu werden. Der Independentismo wird voraussichtlich alles tun, um sich als Opfervolk der spanischen Unrechtsjustiz hinzustellen und selbst die Prozesse wegen Korruption noch als Unrecht gegen Katalonien umzuinterpretieren. Wir werden darüber berichten. Niemandsland ist ein Programm in Alemany de Contrabanda FM 91.4. Casamet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Thema Minderheitensprachen. Droht der katalanischen Sprache die Auslöschung? Diese bange Frage stellten verschiedene Presseorgane in der letzten Woche. Eine aktuelle Umfrage liegt vor, durchgeführt von der Generaldirektion Politik und Linguistik, Enquesta d'Usos Lingüístics e NLP. Und diese Umfrage kommt hier zu einem klaren Nein. Folgende Zahlen ergeben sich, wohlgemerkt immer auf die Bevölkerung des katalanischen Territoriums bezogen. 34,2% sprechen Katalanisch als erste Sprache. 9,3% sprechen ebenfalls Katalanisch als Erstsprache, doch nicht als Muttersprache. 37,7% beherrschen Katalanisch, doch ist es nicht ihre gewöhnlich gesprochene Sprache. Immer hier auf dem Territorium der katalanischen Autonomie. Weitere Zahlen. 13,2% verstehen Katalanisch, aber sprechen es nicht. 5,6% verstehen Katalanisch nicht. Jedoch ist Katalanisch als Verkehrssprache auf dem absteigenden Ast. 2018 sprachen noch 46,0% Katalanisch als gewohnte Alltagssprache. 2021 nur noch 36,1%. Gleichermaßen Katalanisch und Castellano sprachen 2018 4,7%, 2021 7,4%. Und das Castellano sprachen 2018 47,2% als gewohnte Alltagssprache, 2021 leicht mehr, 48,6%. Die UNESCO hatte 2003 eine Liste von Kriterien aufgestellt, nach denen bewertet wird, ab wann eine Minderheitensprache oder Stammessprache in Gefahr ist, ausgelöscht zu werden. Es gibt Punkte. 0 Punkte heißt Gefahr des Verschwindens, 5 Punkte keine Gefahr. Doch wird diese Kriterienliste nur auf die Sprachgemeinschaft der jeweiligen Sprache angewendet, nicht auf die Gesamtheit der Bevölkerung in einem bestimmten Territorium. Im interaktiven UNESCO-Atlas befindet sich die katalanische Sprache offiziell außerhalb der Gefahrenzone, ausgelöscht zu werden. Euskera jedoch mit 4 Punkten gilt als verletzliche Sprache und das Aragonés und das Aranés gelten als Sprachen in Gefahr. Die Situation laut dem Bericht über das Katalanische in El Periódico vom 17. Januar ist die: Mehr Jugendliche als Erwachsene sprechen Katalanisch, jedoch sprechen sie weniger intensiv und mit gemischten Identitäten. Das heißt, sie sagen nicht, ich bin Katalane, weil ich Katalanisch spreche. Besonders unter Klassenkameraden in den Schulen ist das Katalanische laut der Umfrage gegenüber dem Castellano auf dem Rückmarsch. Waren es 2006 noch 33%, die Katalanisch auf dem Schulhof sprachen, so sind es 2021 nur noch 21,2%. Bleiben wir im katalanischen Labyrinth. In Zeiten von Konfusion und Krise, Seuche und sozialem Abstieg breiter Massen lassen die Nationalisten ihre Luftballons in die Luft steigen. Pere Aragonés verlangte bei seinem Besuch in Madrid am Mittwoch vergangener Woche ein Referendum über die Unabhängigkeit Kataloniens. Wie immer die alte Leier. Dies sagte der Separatistenaktivist und Präsident der katalanischen autonomen Region auf dem Gesprächsforum Club Siglo XXI. Überhaupt legte Aragonés, die Medienaufmerksamkeit nutzend, das gesamte separatistische Großpaket auf den Tisch. Abspaltung von Spanien, Rückkehr von Puigdemont, Straffreiheit für alle, Referendum und so weiter. Schön parfümiert mit Sätzen, wo es heißt, alles als demokratischer Prozess. Natürlich. Gleichzeitig beschwerte Aragonés sich über die Regierung Sánchez, die noch keine konkrete Maßnahme vorgelegt hätte, um den Konflikt zu lösen. Bleiben wir beim Sprachenstreit. Sprachenstreit 2. Der Sekretär für Linguistikpolitik, Politiker-Linguistiker Francesc Xavier Vila, äußerte sich vergangene Woche besorgt über die Entwicklung der katalanischen Sprache in Katalonien, nachdem ein Bericht zur Sprachsituation gezeigt hat, dass 2020 nur 53% der Jugendlichen in Barcelona Stadt Katalanisch sprechen können und dass heute nur 26% des Krankenhauspersonals Katalanisch sprechen, wo es 2013 noch 38% waren. Der Anteil der von katalanischen Gerichten gefällten Urteile in katalanischer Sprache war 2020 nur 7,4%. Die Lage des Katalanischen sei weit davon entfernt, normal zu sein, nach dem Glauben, eine Sprache ein Land. Deshalb müssten Maßnahmen ergriffen werden, wie der große Pakt für das Katalanisch oder Pacte Nacional per la Llengua. Als Ursache für den rückläufigen Gebrauch des Katalanischen führt Herr Vila die komplexe Demografie in Barcelona an. Er sagt wörtlich, la demografía compleja. Er meint aber die starke Immigrationswelle und das Ersetzen katalanischen Krankenhauspersonals durch Personal aus Südamerika und Asien. Atención. Habla Contrabanda FM. Una radio libre e independiente. Exigimos a los gobiernos que abandonen la guerra contra sus pueblos. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Thema unser Wasser. Angestellte der Wassergesellschaft Aigües de Barcelona haben sich freiwillig in einen kollektiven Lockdown begeben, um die Wasserversorgung der Stadt zu garantieren. Sensible Infrastruktur. Es handelt sich hierbei um eine Vorsichtsmaßnahme angesichts der stark steigenden Infektionszahlen bei Covid-Omikron. 14 Arbeiter und Arbeiterinnen der Wasseraufbereitungsanlage Edar Besos, Estación Depuradora de Aguas Residuales, waren am 4. Januar bis zum Ende letzter Woche in vom Wasserkonzern Agbar bereitgestellten Wohnwagen untergebracht. Eine Umfrage. Glauben Sie, dass das Fleisch, das wir verzehren, heute weniger Qualität hat? Sie, ja, meinen 72%. No, nein, 28%. Diese Umfrage wurde im Kontext der Polemik um die Massentierhaltung auf Riesenfarmen durchgeführt. Neue Zahlen über Barcelona, Radiografie einer Stadt. Aus dem Municipalen Barometer, einer Makroumfrage des Rathauses, durchgeführt im November 2021, ergeben sich folgende Erkenntnisse. Beliebtester Bürgermeister der Stadt aller Zeiten ist Pasqual Maragall von der Sozialistischen Partei Kataloniens, PSC. 7,6%, das heißt eine gute Note, 7,6. Das war im September 1997. Joan Clos bekam im Juni 1999 ebenfalls eine satte 7, Jean Clos ebenfalls von der Sozialistischen Partei. Und Ada Colau liegt an dritter Stelle. Sie bekam im Juni 2015 mit 5,9% eine sehr gute Note. Ada Colau ist von der Partei Barcelona en Comú. Weitere Zahlen. Angst vor Kriminalität haben 20,81%. 2019 waren es noch 29,15%. Sorgen um die Sauberkeit machen sich 11,78% der Menschen. Und den Tourismus sehen im Moment nur noch 2,95% als eine Gefahr an. 2015 waren es noch fast 20%. Winter im Niemandsland. Thema Gleichheit und Sicherheit. Bei den nächsten Bewerbungsterminen zum Eintritt in die autonome katalanische Polizei, Mossos d'Esquadra, sowie die Feuerwehr, werden mindestens 40% Frauen eingestellt. Dies teilte die katalanische Regierung Govern vergangene Woche mit. 40% der Mossos d'Esquadra und der Bombers de la Generalitat und auch die Angehörigen der Forst- und Landpolizei Agents Rurals werden also weibliche Funktionärinnen sein. Die aktuellen Zahlen seien nicht akzeptabel, betonte der Conseiller des Inneren, Juan Ignacy Elena. Nur 24% der Mossos sind im Moment Frauen. Bei der Landpolizei, den sogenannten Agents Rurales, sogar nur 13%. Die Bewerbungs- bzw. Zulassungsprüfungen für die Stellen bei der Polizei werden im April stattfinden, bei der Feuerwehr im Juni. Bei den Mossos bedeuten die 40% ca. 330 neue weibliche Polizistinnen von den insgesamt 840 ausgeschriebenen Stellen. Thema Säuberungen bei der katalanischen Polizeiführung. Der Conseiller des Inneren, Elena, wies in einem Interview den Vorwurf zurück, es habe eine Säuberung der Polizeiführung in Katalonien gegeben. Es geht um die Absetzung des Polizeichefs der Mossos, Major Trapero, und des Intendanten Toni Rodriguez, beide Betreiber einer Reihe von Ermittlungen gegen Mitglieder der katalanischen Landesregierung wegen Korruption, Veruntreuung und anderer Delikte. Die Absetzung der Polizeiführung habe nichts mit den Ermittlungen in den Korruptionsangelegenheiten zu tun, behauptete der Conseiller am vergangenen Wochenende gegenüber der Presse. Auch die neue Polizeiführung in Katalonien unter Leitung des Kommissars Jefe Josep Maria Estella beteuerte auf der Pressekonferenz vom 13. Januar auf dem Polizeirevier in Les Corts, dass Josep Lluís Trapero ein guter Polizeichef gewesen sei und so weiter. Doch wäre man mit seinem Führungsstil nicht einverstanden gewesen. Naja, sie sind in Los. Thema Rechtsradikale. Rechtsradikale Nationalisten gegen katalanische Nationalisten. 6 Jahre Gefängnis fordert die Staatsanwaltschaft für 3 Rechtsradikale, die während einer Demonstration am 17. Februar 2018 katalanistische Demonstranten traten, beleidigten und körperlich angegriffen haben. Dies geschah im Ort Balsarenys bei Bages. Die Neofaschisten der Partei Democracia Nacional liefen durch die Straßen und beschimpften vor einer Kneipe, der Bar El Casino, wahllos die Anwohner. Unter den Rechtsradikalen waren verschiedene Skinheads. Thema Überdruss am Prozess. Laut einer jüngsten Umfrage des Centre de Studis d'Opinion des EU-Meinungsforschungsinstituts der Generalitat erklären 60% der Befragten, dass sie weniger Separatismuspropaganda und mehr handfeste Politik bei sozialen Problemen wünschen. Die Amtsführung der Generalitat-Regierung wird mit der Note 4,85 bewertet, also hat die Regierung nicht bestanden. 1500 Personen nehmen an der Meinungsumfrage teil, die zwischen dem 25. November und dem 15. Dezember 2021 durchgeführt wurde. Auf die Frage, was Priorität haben sollte, die Ausführung der öffentlichen Dienstleistungen, Gesundheit, Schule und so weiter oder die Lösung des sogenannten katalanischen Konfliktes, stimmten 59,5% für die Sozialpolitik, 37,5% für den Independentismo-Konflikt. Thema Wohnhölle Barcelona. Großräumung einer verlassenen Fabrik in Badalona. Am Donnerstag, dem 13. Januar, räumte die autonome katalanische Polizei Mossos ein von Migranten besetztes Fabrikgebäude in der Calle del Progrés in Badalonas Bezirk Gort. Mit dem Räumungsbefehl in der Hand erschien eine Streitmacht von 17 Mannschaftswagen mit über 100 Polizisten der Spezialeinheit Antidisturbios. In dem Gebäude hausten zum Teil unter unmenschlichen Bedingungen ca. 100 Subsaharianos. Das sind Immigranten ohne Aufenthaltserlaubnis aus Afrika und ohne Pass, die vom Schrotthandel oder der Kleindealerei mit Drogen leben. Es hatte zuvor schon zwei Räumungsversuche gegeben, beide im letzten Jahr. Aber beide wurden von einer Gruppe von Anwohnern und den Immigranten selbst verhindert. Plan de Barrios, die zweite Ausgabe des sogenannten Plan de Barrios, des Rathauses von Barcelona, des Plans der Stadtviertel, wird in diesem Jahr mit einem Haushalt von 150 Millionen Euro in Marsch gesetzt. Es geht dabei darum, verkommene, konfliktive und ungesunde Infrastrukturen zu reformieren, wie es offiziell heißt. Das heißt Plätze, Schulgebäude, Parkanlagen und so weiter, die eine Verwahrlosungsspirale auslösen können. Das heißt, wo Dreck ist und kaputte Fensterscheiben in Gebäuden, wird stets mehr Dreck angezogen und mehr Zerstörung vorgenommen. Der Teniente de Alcalde, Jordi Martí, stellt am Freitag, dem 14. Januar, die erste Liste der Orte vor, die im Fokus des Plans de Barrios liegen. Das Bessosufer, Carmel, Zona Franca und Poble Sec. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Eine Meldung zu den Terrorattentaten vom 17. August 2017 an der Rambla. Der Gerichtshof Audiencia Nacional schließt eine Verwicklung des spanischen Geheimdienstes an den Attentaten vom August 2017 an der Rambla von Barcelona aus. Die Theorie sei eine Hypothese, die jeglicher Grundlage entbehrt, so das Gericht. Der Verdacht war aufgekommen, als herauskam, dass der Terrorimam und Rädelsführer der Attentate ein Informant des spanischen Geheimdienstes CNI gewesen sein könnte. Besonders der katalanische Separatismus hatte die These, Spaniens Geheimdienst sei schuld an den Attentaten aus Propagandagründen eifrig verbreitet. Und die letzte Meldung betrifft unsere Bürgermeisterin Ada Colau. Alle gegen Colau. Eine letzte Meldung vom gestrigen 19. Januar 2022. Bürgermeisterin Ada Colau weist die Forderung nach Rücktritt der Opposition weit von sich, nachdem das Amtsgericht sie aufgrund von Korruptionsvorwürfen der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft für den 4. März ins Gericht zitiert hat. Sie hat also eine Vorladung, sie muss aussagen. Es gebe ein Verfahren gegen sie wegen Korruption, heißt es. Es gehe um Scheinverträge, Veruntreuung öffentlicher Gelder, Einflussnahme und verbotene Verhandlungen. Was steckt dahinter? Es geht um Subventionen, die vom Rathaus an Organisationen und NGOs erteilt wurden, die in irgendeiner Weise mit Colaus Partei en Común in Zusammenhang stehen, heißt es als Begründung für die Anklage. Betroffen sind das Observatori Desk, wo Colau vor Jahren gearbeitet hatte, dann die Plattform gegen den Hypothekenbetrug, PAH, wo Colau einst Aktivistin war, und die Ingenieurs Sense Fronteras, die Ingenieure ohne Grenzen, allesamt Menschenrechtsorganisationen, die gratis für soziale Belange sich einsetzen. Colau betonte in einer Stellungnahme, dass die Vorwürfe gegen sie bereits vor Monaten von der Staatsanwaltschaft als haltlos zu den Akten gelegt worden waren. Sie werde auf keinen Fall zurücktreten. Die Organisation, welche die Anzeige gegen Colau gestellt hat, sei eine Organisation, die bisher in Barcelona noch nie in Erscheinung getreten sei. Colau deutete auf die Feindschaft von der privaten Wassergesellschaft Agbar gegen sie hin, die sich vehement gegen die Municipalisierung der Wasserversorgung durch das Rathaus zur Wehr setzt. Klar, satte Profite drohen den Agbar-Managern zu entgehen. Und hier endet der Barcelona-Nachrichtenblock. Ein schöner Tag heute, eine kühle Wintersonne liegt über der Stadt Barcelona, gefühlte 9 bis 12 Grad. am Mittag in der Sonne ein bisschen wärmer. Herrliche Temperaturen und wenig Touristen in der Stadt, die haben mittlerweile doch kapiert, dass das Reisen in solchen Zeiten nicht gerade die beste Option ist. Are you a man? I am a bold one. That dare look upon that which might appall the devil. Niemandsland, Kino. Es geht heute um Geisterbeschwörungen. Im Theater. Vielleicht ist es ja lediglich ein Zufall, dass nahezu zeitgleich zwei Filme in die Kinos kommen, die beide sehr starke Bezüge zum Theater aufweisen. Neben Ryusuke Hamaguchis ausgezeichnetem Drive My Car läuft derzeit auch Joel Coens Macbeth in den Kinos an. Allerdings in recht begrenztem Umfang, da der Film in wenigen Wochen, ab dem 14. Januar 2022 in Deutschland, vor allem über den Streamingdienst Apple ausgewertet wird. Nun kann und sollte und muss man viel streiten über die Sinnhaftigkeit einer doppelten Auswertung von für Streamingdienste produzierten Inhalten auf den eh schon unter der Last zahlreicher Kinostarts stöhnenden Kinos. Aber im Falle von Perlen wie Jane Campions Power of the Dog, Alfonso Cuarons Roma und nun eben auch Joel Coens Macbeth besteht kein Zweifel daran, dass Werke von solcher Qualität eigentlich die ganz große Leinwand verdient haben. Gerade Macbeth verfügt mehr noch als andere Theaterstoffe Shakespeares über eine lange Tradition an filmischen Umsetzungen, die bis in die Frühzeit des Kinos zurückreichen, unter denen vor allem die Leinwandfassungen von Orson Welles' Macbeth, der Königsmörder aus dem Jahr 1948, Akira Kurosawas Das Schloss im Spinnenwald aus dem Jahr 1957 und Roman Polanskis Macbeth von 1971 eine herausragende Stellung einnehmen. Doch Joel Coens Film steht diesen berühmten Vorbildern in nichts nach. Der Film beginnt mit einer schwarzen Leinwand. Aus dem Off sind die Stimmen der drei Hexen zu hören, deren Auftakt seit jeher zu den ganz großen Theatermomenten gehört. Dass Joel Coen dies als reinen Sprechakt ohne Bilder zeigt, verdeutlicht seinen Respekt vor der Wirkungsmacht des Originaltextes, der, abgesehen von kleineren Straffungen und Streichungen, die Tonebene des sich nun entfaltenden Dramas beherrscht. Tastend erst kommen dann die Bilder hinzu. Zunächst blendendes Weiß eines nebelverhangenen Himmels, vor dessen Hintergrund erst langsam kreisende Krähen sich abzeichnen. Sie werden auch am Ende noch eine Rolle spielen. Aus dieser Dichotomie von Schwarz und Weiß entwickeln sich mit großer Folgerichtigkeit dann die Szenen, die dem Aufbau und der Sprache sowie Diktion von Shakespeares Bühnentext mit großem Respekt folgen und nur mittels der Interpretation, der Besetzung und der Bilder sowie dem dezenten Score von Carter Burwell, einem erprobten Komponisten im Dienste der Coens, ihren ganz eigenen Stempel aufdrücken. Und natürlich, es sind vor allem die Darsteller und Darstellerinnen, die diesen Film bei aller Düsternis und Abgründigkeit hell erglänzen lassen, beginnend mit Denzel Washington als Macbeth und Frances McDormand als dessen Gemahlin. Darüber hinaus aber zeigt sich das Ensemble bis in die kleinsten Nebenrollen glänzend aufgelegt und voller Spielfreude und dem Willen, die Ursprungstexte mit neuem Leben und vor allem Spannung zu beflügeln. Und auf magische Weise gelingt dies, ohne dass man die Anstrengung dahinter allzu sehr spüren würde. All dies, sowie die Spannung, die aus dem sperrigen Drama um Schuld und Sühne einen Historienthriller mit deutlichen Elementen eines psychologisch fundierten Horrorfilms über die Abgründe der menschlichen Existenz und die Willfährigkeiten des Schicksals erzeugen, einen förmlichen Sog, der die Handelnden wie Geister in einer aller Mitmenschlichkeit beraubten Welt erscheinen lässt. In gewisser Weise ist auch Joel Coens Adaption von Macbeth eine Geisterbeschwörung und womöglich auch das Dokument einer Ablösung. Denn nach etlichen Filmen, die Joel stets im symbiotischen Verbund mit seinem Bruder Ethan realisierte, ist dies die erste Arbeit, die ohne das Zutun des Bruders geschah. Eine Family Affair ist Macbeth dennoch und das liegt vor allem an Frances McDormand, die seit 1984 mit Joel Coen verheiratet ist und die hier erneut eine unglaubliche Präsenz auf der Leinwand entwickelt. die exquisiten, aufs äußerste verknappten und in minimalistische Bühnensettings verpflanzten Schwarz-Weiß-Bilder von Bruno Dubonel erinnern in ihrer ausgeklügelten Balance zwischen Licht und Schatten, Räumlichkeit und ausdrucksstarken Porträt- und Detailaufnahmen an expressionistische Stummfilmdramen großer Meister wie Karl Theodor Dreyer, Fritz Lang und Robert Wiene. Jeder Landschaft beraubt und in einem fiktiven Raum angesiedelt, der an keine konkrete Verortung gemahnt, sondern vielmehr die Universalität des Stoffes betont, wird so die Bühne und der Bildraum zu einem labyrinthischen Ort, einem eiskalten Kerker aus Machtgier, Schuld und Wahn. Macbeth ist vor allem auf der großen Leinwand ein echtes Erlebnis und dürfte nicht nur Cineasten, sondern auch Theaterbegeisterte und Verehrerinnen Shakespeares begeistern. Was mir besonders gut getan hat, ist, dass es ein Shakespeare ist, der nicht irgendwelche Gangsterbanden und Müllarbeiter in Manhattan zeigt, sondern der das Original respektiert, sowohl den Text als auch den Ort. Wunderbar gemacht. Bist du ein Mann? Ja. Und ein Kühner, der das wagt zu schauen, wovor der Teufel blass wird. By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes. Und hier ist Bammel mit seiner Bambule auf der Leinwand. Was gibt's, Bammel? Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Niemandsland. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bambule auf der Leinwand, meinem kleinen Kinosprachrohr hier im Radio Niemandsland. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, nachdem ich letzte Woche ausgesetzt habe, den neuen Film von Paul Thomas Anderson zu besprechen. Aber heute Nachmittag erreichte mich eine Nachricht vom Tod eines deutschen Schauspielers, Weltenbummlers, Radiosprechers, Schriftstellers, Weltreisenden. Und jetzt wisst ihr schon, von wem ich spreche, nämlich von Hardy Krüger. Und als mich diese Nachricht erreicht hat, hat sie mir so ein bisschen auf die Füße gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil zu Hardy Krüger hatte ich immer so ein ganz gespaltenes Verhältnis. Aber andererseits habe ich mir gedacht, man muss schon noch mal ein Auge auf sein Schaffen werfen. Und ich werde mal versuchen, in drei Sätzen zusammenzufassen, was Hardy Krüger so für mich bedeutet hat. Ein Mann mit knapp über 50, der seine Kindheit in den 70er Jahren in der norddeutschen Tiefebene verbracht hat und seine Jugend in den 80er Jahren in Hamburg, wo auch Hardy Krüger seine Wurzeln hatte. Er hat seine Karriere in Hamburg begonnen. Auch wenn er später ganz schnell nach Berlin abgewandert ist, war sein Karrierestart eigentlich doch in Hamburg, nämlich am Schauspielhaus und damals noch beim Nordwestdeutschen Rundfunk. Wenn man sich in seinen Lebenslauf ein bisschen umschaut, stellt man fest, dass er nicht nur als Filmschauspieler, als der er heute, glaube ich, weitestgehend am berühmtesten ist, berühmt war, sondern auch als Radiosprecher und als Hörspielsprecher eine ganz lange Liste von Produktionen zurückblickt. Aber springen wir mal ganz zurück in seine ganz frühe Geschichte, in seine Jugendzeit. Hardy Krüger ist ähnlicher Jahrgang wie mein Vater, noch ein bisschen älter. Und er gehört so für mich so ein bisschen in die Wiege der Deutschen, die in den 50er Jahren in so Suppenkasper-Heimatfilmen berühmt geworden sind, womit man ihm eigentlich Unrecht tut. Ich habe ihn auch immer in Verbindung gebracht damit, dass er sich selbst immer so als Weltmann à la Ernest Hemingway dargestellt hat, auch in seinen Weltenbummler-TV-Produktionen in den 80er und 90er Jahren. Und insgesamt ist es, glaube ich, so, dass man in der westdeutschen Linken Hardy Krüger immer eher so gesehen hat als den deutschen Volltrottel, den man regelmäßig in Nazi-Uniform gesteckt hat, wenn man mal wieder einen deutschen Nazi im Hollywood-Kino brauchte. Das stimmt eigentlich auch, aber damit tut man immer erneut Unrecht. Und erst in späten Jahren meines Lebens bin ich darauf gekommen, dass Hardy Krüger eigentlich doch ein bisschen mehr Respekt verdient. Und den erweise ich ihm jetzt an dieser Stelle vielleicht so ein kleines bisschen. Geboren wurde am 12. April 1928 in Berlin, Wedding. Gestorben ist er gestern im hohen Alter von über 90 Jahren in seiner Wahlheimat in Palm Springs in Kalifornien, wo er gelebt hat, neben seinem anderen Wohnsitz in meiner Heimatstadt Hamburg. Und da hat er auch seine Karriere gestartet. Aber ganz interessant ist auch nochmal zu beleuchten, dass er eben 1944 eigentlich als junger Mann, nachdem seine Eltern ihn in die Hitlerjugendkarriere gesteckt haben sozusagen, in einer Nazi-Propaganda-Produktion von den Nazis sozusagen gerne genommen wurde als blonder Deutscher. Und Junge Adler hieß der 1944 als Kriegspropagandafilm unter Hitler gedreht. Und dann, danach hat man ihn dann auch direkt an die Ostfront geschickt. Hardy Krüger hatte allerdings die Eier, den Nazis den Stinkefinger zu zeigen und zu sagen, ich mache da nicht mit. Er ist da schon ziemlich früh ausgestiegen und hat tatsächlich auch das Rückgrat bewiesen, dass ganz viele andere Deutsche weder in der Zeit der späten Kriegsjahre noch in der Zeit danach hatten. Nämlich er ist desertiert und hat sich dann geweigert, auf amerikanische Soldaten zu schießen. Das kann man sehr schön in einigen seiner Bücher nachlesen. Und davor ziehe ich meinen Hut, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn er ist dafür zum Tode verurteilt worden und nur durch eine andere Anzahl von Zufällen den Tod nochmal von der Schippe gesprungen. Und wenn man sich sozusagen diesen Teil der Geschichte betrachtet und dann schaut, was er später gemacht hat, nämlich er wollte Schauspieler werden. Er hat seine Karriere am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg gestartet und wie gesagt beim Nordwestdeutschen Rundfunk. Und dann in den 50er Jahren in wirklich ganz furchtbaren Heimatschnulzen mitgespielt. Ich glaube, er wollte einfach spielen. Als da wären Das Fräulein und der Vagabund, Das Mädchen aus der Südsee war 1950 ein ganz furchtbarer Film. Fast noch schlimmer ist in seiner langen Karriere in den 50er Jahren an der schönen blauen Donau, Die Christel von der Post und ganz, ganz schlimm, hauptsächlich Männer, aber auch Menschen, die älter sind und die 50er Jahre miterlebt haben, werden sich möglicherweise an diesen Film noch erinnern, weil der wirklich Filmgeschichte in Deutschland gemacht hat, nämlich Liane, das Mädchen aus dem Urwald mit so einer Dschungelexotin und Hardy Krüger natürlich als Deutschen. Die große Liebe, der Traum vom Glück, und die Gier nach dem Geld. Manche haben's, manche haben's nicht. Wir haben's nicht. Warum gehen wir nicht einfach rein und holen uns was? Hä? Ist doch gar nicht so schwer. Du gehst rein, machst diesen. Und dann auf Wiedersehen, Willi. Es gibt einen ganz, ganz tollen Film, den er dann in Berlin gedreht hat. Ich muss kurz überlegen. 200 Millionen hieß der. Sozusagen eine Ost-West-Liebesgeschichte. Im gleichen Jahr, in dem die Mauer gebaut wurde. Als es gedreht wurde, gab es die Mauer noch nicht. Und dann haben sie die Mauer hochgezogen und dem Film nahm mit sozusagen publikumstechnisch das Wasser abgedreht. Aber es ist wirklich ein ganz, ganz spannender Film. Auch wenn man sich für deutsche Filmgeschichte interessiert oder überhaupt für deutsche Geschichte. Und dann hat er eben was gemacht. Er hatte keinen Bock mehr auf diese Heimatschnulzen-Scheiße und hatte ein Filmangebot aus England 1959 und hat den Deutschen den Rücken gedreht und ist dann kreuz und quer durch Europa und die USA in den kommenden zwei Jahrzehnten gereist und hat wirklich ein paar ganz hochspannende Filme gemacht. Einer meiner Lieblingsfilme aus seiner Filmografie ist der französische Film Taxi nach Tobruk, in Nordafrika angesiedelt. Und was spielt Hardy Krüger? Den deutschen Nazi-Offizier natürlich, der von Charles Aznavour und Lino Ventura gefangen genommen wird. Und sie gehen auf eine Reise durch die Wüste. Super spannender Schwarz-Weiß-Film, toll fotografiert, toller Soundtrack, astreine Dramaturgie, spannender Film. 1972 hat er dann Film, 62 hat er dann in einem der größten Abenteuerfilme der 60er Jahre mitgespielt, neben John Wayne und vielen anderen internationalen Stars in dem Howard Hawks Abenteuerfilm Hatari, der dann auch einen großen Einfluss auf sein späteres Leben genommen hat, nämlich das Haus in Afrika, aber dazu kann man vielleicht an anderer Stelle nochmal mehr sagen, beziehungsweise ihr solltet euch ruhig mal eines seiner Bücher schnappen. Das ist schon spannend, was der da so gemacht hat. Hatari mit John Wayne von Howard Hawks, für mich einer der aufregendsten Abenteuerfilme, die ich in meiner Kindheit und meiner Jugend gesehen habe. Deswegen hat der Film auch heute noch einen festen Platz in meinem Filmherzen und in meinem Filmgedächtnis. Ich habe ihn gerade vor kurzem wieder mal gesehen. In einem Nachruf, den ich heute gehört habe im Radio, war übrigens zu hören, dass die Dame den Film dort als postkolonial verstaubten Tierfängerfilm tituliert hat. Das ist auch nicht ganz falsch, aber meiner Meinung nach hat der Film doch noch auch ein bisschen mehr zu bieten. dann kam noch ein Film, der in meiner Filmgeschichte eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat, nämlich Der Flug des Phönix. Ebenfalls ein Abenteuerfilm aus den 60er Jahren, ebenfalls mit internationalem Star-Ensemble gedreht. Ernest Borgnine ist dabei, Richard Attenborough und vor allen Dingen James Stewart als Pilot, der ein Flugzeug in der Wüste, in der Sahara, glaube ich, notlanden muss. Und Hardy Krüger spielt den deutschen Nerd, einen Flugzeugingenieur, der sich vornimmt, aus einem kaputten Flugzeug ein heiles wieder zu machen, ohne irgendwelche Werkzeuge oder Fachkenntnisse. Und ein Haufen von abgehalfterten Typen um sich herum versammelt, die ihnen dabei helfen. Toller Abenteuerfilm. Bis heute auch ein Film, der einen festen Platz in meinem Herzen hat. Da spielt er eben auch ausnahmsweise mal keinen Nazi, aber dann gibt es eben wieder ganz, ganz viele andere Filme, bis in die 70er Jahre, wo er dann doch wieder den deutschen Nazi spielen musste. Die Brücke von Arnheim von 1977 gehört dazu. Das Geheimnis von Santa Vittoria von 1969 finde ich auch ganz toll. Der spielt in Norditalien und ein Dorf verteidigt sich sozusagen in den letzten Kriegsjahren gegen die deutschen Nazi-Besatzer und natürlich auch da Harry Krüger als Nazi-Offizier, und wo er richtig gut ist als Nazi, ist die Schlacht an der Neretva. Mit diesem Film will ich mich auch gleich aus diesem Beitrag verabschieden. Das ist ein Film, der wurde 1969 in Jugoslawien gedreht und es geht um die Eroberung einer kleinen Partisanenhochburg, die von Deutschen umzingelt wird, um zu verhindern, dass die Alliierten von dort aus ihren Europafeldzug starten. Und das ist ein gigantisches Schlachtenspektakel, ein Kriegsfilm, knallharter Streifen, wo auch ganz klar gesagt wird, wer die Guten und die Bösen sind. Und durch diese klare Stellung, die er bezieht, wird der Film eigentlich auch richtig spannend. Mal abgesehen davon, dass er mit vielen, vielen tollen Schauspielern international besetzt ist und so ein bisschen auch in Vergessenheit geraten ist. Könnt ihr euch gerne nochmal wieder angucken. Mache ich auch heute Abend. Ich mache heute tatsächlich einen Arnie Krüger-Filmabend. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das steht auch ganz explizit dort so und nicht die Würde des deutschen Menschen ist unantastbar. Und mit diesem Zitat verabschiede ich mich von Hardy Krüger, der eben gestern im hohen Alter von über 90 Jahren in seinem Haus in Südkalifornien verstorben ist. Hardy Krüger, toller Mann. Vielen Dank, dass ihr mir heute etwas länger mein Ohr gesteckt habt, aber das ist der Sache geschuldet. Und jetzt gebe ich das Mikro zurück an Didi. Dankeschön. Vielen Dank, Bammel, für diesen längeren Beitrag zum Thema Hardy Krügers Tod. Sehr persönlich und auch sehr herzlich gesprochen und dargestellt. Vielen Dank. Und das war's für heute, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer von Niemandsland. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende, wunderschöne Tage. Bleiben Sie gesund und hören Sie weiter Niemandsland bei Kontrabande auf 91.4 FM in Barcelona oder wie immer auf unseren beiden Podcasts www.niemandsland.kontrabanda.org und www.niemandslandradio.blogspot.com. Tschüss, Agur, Adeo.